Сегодня я буду говорить. Und heute werde ich auf Thema sprechen. Действуй, когда Бог зовет тебя. Handle, wenn Gott dich ruft. И мы откроем сразу место Писания. Und wir werden gleich eine Schriftstelle aufmachen. Луки 14, 15 по 24 стих. Kapitel 14, Lukas, die Verse 15 bis 24. Als nun einer, der mit ihm am Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist der, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch mache ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, dann ist es schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jeder Knecht kam wieder und berichtete seinem seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden hinein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die geladen waren, mein Mahl schmecken wird. Viele sind geladen. Как все-таки здорово, что Иисус говорит притчами, правда? Es ist wirklich toll, dass Jesus durch die Gleichnisse zu uns spricht. И вот мы видим здесь не какого-то там царька. Und wir sehen hier nicht irgendwie einen kleinen Fürsten oder kleinen König. Мы видим настоящего царя. Also wir sehen hier einen echten König. Которого было влияние. Der Einfluss hatte. У него была армия. Der hatte eine Armee. Которая была способна поражать. Die fähig war, die anderen zu besiegen. И мы видим здесь, что этот царь, он имел мудрость. Und wir sehen hier, dass dieser König Weisheit hatte. И вот у этого царя был единственный сын. Und dieser König hatte einen einzigen Sohn, которого он очень любил. Den er sehr lieb hatte. И пришло время, Und es kam dann die Zeit, его сыну жениться. Dass der Sohn heiraten wollte. Это была огромная радость не только для сына, но и для отца. Das war ein Riesenfreude nicht nur für den Sohn, aber auch für den Vater. Поэтому отец очень хотел почтить своего сына и решил отметить по максимуму. Deswegen hat der Vater beschlossen, also der König, für seinen Sohn eine Riesenhochzeit zu feiern und das richtig gut. И вот предстоит королевская свадьба. Und so steht eine königliche Hochzeit bevor. Как проходит королевская свадьба? Also wie geht normalerweise so eine Königshochzeit an sich durch? Вы никогда не были на королевской свадьбе? Wart ihr noch nie auf einer Königshochzeit? Nein? Okay, не расстраивайтесь. Okay. Also seid nicht traurig. Вы обязательно не побываете, если откликнетесь на приглашение Иисуса. Also ihr werdet unbedingt auf so eine Hochzeit dabei sein können, wenn ihr auf den Ruf von Jesus hört und reagiert. И вот мы однажды с Генри были в Париже. Wir waren einmal mit Henry in Paris. И мы посетили Версальский дворец. Und wir haben diesen Schloss besucht. Мы видели этот тронный зал. Wir haben diesen riesen Saal gesehen. И вот такие зеркала. Und da sind so schöne, große, Spiegel, die Kronleuchter. Alles ist voll mit Gold. Solche kleinen, wie heißt denn? Parke. Solche Teiche und die Parks. Parke. Oh, такая роскошь. Also so eine Pracht. Красота. Und so eine Schönheit. Но вы знаете, это далеко не то, что приготовил Господь нам с вами. Aber wisst ihr, es ist bei weitem nicht das, was Herr für uns alle vorbereitet Когда hat. Когда Иисус будет сочитываться со своей невестой церковью. Also wenn Jesus seine Braut, seine Gemeinde heiraten wird. И ты обязательно будешь там, если откликнешься на приглашение Иисуса. Und du wirst unbedingt dabei sein, wenn du dem Ruf Gottes folgst. И вот в этой притче мы понимаем, что Иисус рассказывает о себе и своем отце. Und aus diesem Gleichnis heraus verstehen wir, dass Jesus über sich und über seinen Vater erzählt. Отец очень любит своего сына. Denn der Vater liebt sehr seinen Sohn. И он желает почтить его. Und wünscht es, ihn zu ehren. Иисус творил вместе с Отцом и Духом Святым вселенную. Und Jesus hat gemeinsam mit dem Heiligen Geist und mit seinem Vater das ganze Universum geschaffen. И ему поклонялись und миллиарды ангелов. Milliarden von Engeln haben die angebetet. Все небеса были полны его славы. Die Himmel war voll mit seiner Herrlichkeit. Но Иисус оставляет все это. Aber Jesus lässt alles hinter sich. И он приходит на нашу грешную землю. Und er kommt auf unsere sündige Erde. чтобы стать жертвой за наши грехи, um ein Opfer für unsere Sünden zu werden, и примирить нас с Отцом, um uns mit Vater zu versöhnen. Он проповедовал людям о любви Отца, er predigte den Menschen über die Liebe des Vaters, потому что люди забыли, какой Бог. Denn die Menschen haben vergessen, wie Gott ist. Они забыли о любви Отца. Sie haben über die Liebe Gottes vergessen. И Иисус пришел, чтобы возвратить нас к Отцу. Und Jesus kam, um uns zurückzubringen zum Vater. И поэтому он стал как человек. Und deswegen wurde er zu einem Menschen. Хотя он был Богом. Obwohl er ein Gott war. Но он принял нашу телесную оболочку. Aber er hat unsere menschliche Hülle angenommen. И он испытал все то, что мы с вами испытываем в жизни. Und er hat alles erlebt und alles an sich gespürt in seinem Leben, was wir auch in unserem Leben spüren. Er ging durch alles dasselbe, was wir jetzt heutzutage durchgehen. Und so nahm er seine Sünden auf sich, unsere Krankheiten, unsere Probleme. Und er hat sich als Opfer dargebracht. Er ging ans Kreuz. Er hat die Erniedrigungen erlitten. Er starb. А затем воскрес. Und dann ist er auferstanden. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Зачем? Wozu? Чтобы мы могли быть с ним в вечности. Damit wir mit ihm zusammen in der Ewigkeit sein können. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit jeder ein ewiges Leben hat. Okay, Halleluja. Halleluja. Okay, wir прочитаем из Евангелия от Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. Wir wollen aus Johannes 1 die Verse 1 bis 3 vorlesen. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Wow. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Потрясающе, правда? Unglaublich. Иисус был тем словом, Jesus war dieses Wort, которым была создана вселенная, durch das das ganze Universum geschaffen wurde, и весь существующий мир, und alles was auf der Welt existiert. Он обладает абсолютной властью. Er besitzt eine absolute Macht. Вот люди стремятся сейчас к власти, да? Also die Menschen streben jetzt nach der Macht. Но абсолютная власть, она у Иисуса. Aber die absolute Macht hat nur Jesus. И Он есть начало и конец. Und er ist der Anfang und das Ende. Он есть Альфа и Омега. Er ist das Alpha und das Omega. С Него все началось. Bei ihm fing alles an. И ним все закончится. Und mit ihm wird alles zu Ende все gehen. Ему повинуется. Und alles ist ihm unterlegen. И даже бесы трепещут перед ним. Sogar die Geister, also der Teufel, der zittert vor ihm. Вот я хочу обратить наше внимание, und ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken, насколько этот брачный пир был важен для отца. Darauf, wie wichtig dieses Hochzeitsfest für den Vater wichtig war. Как сильно он любил своего сына. Wie stark er seinen Sohn geliebt hat. И он так радовался предстоящему празднику. Und er hat sich so gefreut an diesem bevorstehenden Mahl und Fest. Вот в восточной культуре принято приглашать на брачный пир два раза. Also in der östlichen Kultur ist es üblich, zweimal zu der Hochzeit einzuladen. Первый раз приглашается официально. Also das erste Mal wird offiziell eingeladen. А второй раз, когда уже все готово. Und das zweite Mal, wenn es alles fertig ist. И вот приглашенные гости. Und so sind die geladenen Gäste. Они сначала дали свое согласие. Sie haben zuerst ihr Einverständnis gegeben. Но потом, когда все было готово. Aber als dann alles fertig war. Когда царь послал своих слуг пригласить их. Als der König seine Knechte geschickt hat, um sie einzuladen, haben sie das abgelehnt. Sie haben ihre alltäglichen Dinge als wichtiger erachtet, als die Freude von ihrem Freund miteinander zu teilen. Und sie haben ihm nicht die nötige Ehre dargebracht. И вот когда я гостила у своих родителей, als ich bei meinen Eltern war, zu Besuch, я получила приглашение на свадьбу. Habe ich eine Hochzeitseinladung bekommen. И Я не знала этого жениха. Also ich kannte diesen Bräutigam nicht. Хотя он был нам как бы родственник, Но так получилось, я его даже не видела никогда. Aber es ist so, hat sich so halt ergeben, dass ich ihn noch nie gesehen habe. И его невесту подавно. Und auch seine Braut überhaupt nicht. Вот я получаю приглашение. Und so bekomme ich diese Einladung. И я просто сказала, ну я не могу пойти на свадьбу к людям, которых я не знаю. Und dann habe ich mir so gedacht, ich kann doch nicht zu den Menschen hingehen, die ich überhaupt nicht kenne. Und das noch auf die Hochzeit. Ну так получилось, что мы познакомились до свадьбы. Aber es hat sich dann so ergeben, dass wir uns doch kennengelernt haben vor der Hochzeit. Я его спросила, ну как же вот, ну вы меня не знаете, да, вы пригласили меня на свадьбу, у вас и так там. Und dann habe ich ihm eine Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass ich euch nicht kenne, aber ihr mich zu eurer Hochzeit eingeladen habt? Но он мне тогда сказал. Aber dann sagte er zu mir, Но тебя знает мой брат. Aber mein Bruder kennt dich. И он рассказывал о тебе. Und er hat über dich erzählt. И вот таким образом я оказалась в числе приглашенных. Und auf diese Weise bin ich auf diese Liste gewesen von den Eingeladenen. И чуть было не оказалась в числе недостойных. Beinahe bin ich habe ich zu denen gezählt, die nicht würdig waren, praktisch auf diese Hochzeit zu gehen. В Библии есть такое выражение. In der Bibel gibt es so einen Ausdruck. Званные и избранные. Es gibt Berufene und Auserwählte. Много званых, но мало избранных. Also viele Berufene, aber wenig Auserwählte. Вот Иисус, он прямо говорит о том, что он господин жатвы. Also Jesus sagt direkt und deutlich, dass er der Herr der Ernte ist. И он посылает работников на свою жатву. Und er schickt seine Mitarbeiter, um die Ernte einzusammeln. И вот временами эти работники оказываются верными. Und von Zeit zu Zeit sind diese Mitarbeiter treu. Иногда оказываются неверными. Und manchmal sind sie untreu. Поэтому вот это выражение возникло. Deswegen kam dieser Ausdruck aus diesem Много heraus. Много званых, но мало избранных. Viele Berufene, aber wenig Auserwählte. Кто такой званый? Also wer ist der Berufene? Ну, наверное, каждый из нас когда-то устраивался на работу. Vielleicht hat jeder von euch schon mal versucht, sich einen Job zu finden. Мы писали Bewerbungen. Wir haben Bewerbungen geschrieben. Нас приглашали на собеседование. Man hat uns zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Когда мы приходили, und als wir kamen, ты вдруг обнаружил, что ты там не один такой званый, да? Plötzlich findest du heraus, dass du nicht der einzige Berufene bist. Там еще пять человек сидит. Da sind noch fünf Leute, die darauf warten. И вот с тобой беседовали. Und man spricht dann mit dir für dein Gespräch. Задавали тебе каверзные вопросы. Man stellt dir knifflige Fragen. Тебе надо было доказать, что ты самый лучший, что ты самый достойный. Du musstest beweisen, dass du der Beste bist, dass du der würdigste bist, um diesen Job zu bekommen. Может быть, тебе даже предлагали поработать. Vielleicht hat man dir auch Probearbeiten angeboten. Может быть, ну так, испытательный срок, так сказать. Also so, so ähnlich, ja, Prüfungszeit. И потом обещали позвонить. Dann versprach man dir, dich anzurufen. И ты такой с надеждой, да, ожидал позитивного ответа. Voller Hoffnung, du sitzt da und wartest auf die Antwort. И вот таких званых там было несколько, да? Und so waren viele von solchen Berufenen. Но избранным будет только один. Aber als Auserwählter ist nur einer. Вы знаете, к счастью, у нашего Господа такая большая жатва. Wisst ihr, zum Glück hat unser Herr so eine große Ernte. Ему надо так много работников. Er braucht so viele Mitarbeiter. Так что не волнуйся. Deswegen mach dir keine Sorgen. Ты можешь быть избранным. Du kannst berufen werden. Okay. Auserwählt werden. И вот званый. Und so der Berufene. Это человек, которого Господь приглашает на личную встречу. Das ist ein Mensch, den Gott zu einem persönlichen Treffen einlädt. А избранный. Und der Auserwählte, это человек, которому Бог уже дает определенное задание или поручение. Das ist ein Mensch, dem Gott eine bestimmte Aufgabe gibt. И человек становится соработником Божьим Царством. Und der Mensch wird zu einem Mitarbeiter, also Mitteilhaber vom Reich Gottes. И вот с того момента, und ab diesem Moment, когда человек имеет статус званый, wenn der Mensch diesen Status hat von dem Berufenen, до той точки, когда он становится избранным, bis zu diesem Punkt, wo zu einem Auserwählten wird, должно пройти какое-то время, sollte eine bestimmte Zeit vergehen, какой-то вот жизненный опыт, also irgendeine Lebenserfahrung, так сказать, испытательный срок, sozusagen eine Probezeit. И вот если человек, und wenn der Mensch, этот званый, also dieser Berufene, окажется достойным, wird sich als würdig erweisen, он обязательно будет избранным. Der wird unbedingt auserwählt werden. А если человек будет недостойным, und wenn der Mensch aber nicht würdig sein wird, то он может потерять свое избрание. Dann kann er auch seine Auserwählung diesen auserwählten Status verlieren. И вот званых их очень много. Und es gibt sehr viele Berufene. Тысячи, тысячи. Tausende, aber Tausende. Но если говорить о тех, кто откликнулся, aber wenn man über diejenigen spricht, die darauf reagieren, их совсем немного. Das sind ganz wenige. Если говорить о тех, кто реагирует, wenn man über die spricht, die reagieren, на Божий призыв, auf Ruf Gottes, их совсем немного. Das sind ganz wenige. И те, кто готов оставить свои каждодневные дела, und diejenigen, die bereit sind, ihre Alltagsdinge zurückzustellen, и последовать за Богом, und Gott nachzufolgen, их мало. Das sind ganz wenige. Господь приглашает нас на свой брачный пир. Der Herr lädt uns ein zu seinem Hochzeitsmahl. Okay, Иисус рассказал okay. еще одну притчу о небесном царстве. Jesus hat noch ein Gleichnis erzählt über das Reich Gottes. Хозяин вышел нанимать работников. Der Herr ging raus und wollte ein paar Mitarbeiter einstellen. Вот видит, стоят праздно люди. Also er steht da Leute, die arbeitslos rumstehen. Договаривается с ними за динарий в день. Also er vereinbart mit ihnen den Tageslohn, ein Dinar am Tag. И посылает их в свой виноградник. Und schickt sie an seinen Weinberg. После обеда он опять выходит. Und so zur Mittagszeit geht wieder raus. Видит, еще стоят люди. Sieht, dass es noch ein paar arbeitslose Leute da rumstehen. Stellt sie auch ein. Und schickt sie zum Arbeiten. Вечером. Und am Abend. Он опять выходит. Geht schon wieder raus. Видит, еще стоят люди. Dann sieht dass sind noch ein paar Arbeitslose. Говорит, ну ладно, идите, dann вы sagt, работаете. Okay, dann geht ihr auch arbeiten dahin. И вот пришло время расплачиваться. Und so kommt jetzt die Zeit, wo der Lohn ausgezahlt werden sollte. И вот первые решили. Und die Ersten haben beschlossen, so für sich, ну, раз мы работали целый день, also weil wir ja den ganzen Tag gearbeitet то haben, значит, мы получим больше. Dann bedeutet es, dass wir am meisten bekommen. Потому что мы дольше работали, weil wir ja länger gearbeitet haben, больше страдали, wir haben mehr gelitten. Но каково же было их разочарование? Aber was für eine Enttäuschung haben die bekommen am Schluss? Когда они получили столько же, сколько и те, которые работали всего один час. Als sie genauso viel bekommen haben, als die, wie diejenigen, die nur bloß eine Stunde gearbeitet haben. Они разозлились. Die haben sich sogar verärgert. Но их несправедливый. Aber das ist doch ungerecht, oder? Ну, как бы логично, да? Also, скажешь? Es ist ja logisch, ja? Да? Okay. Okay. И вот смотрите, что ответил им хозяин. Aber schaut her, was der Herr ihnen geantwortet hat. Прочитаем Матфея 20, глава 14-16 стих. Wir lesen aus Matthäus 20, die Verse 14 bis 16. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Also, nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du dann darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. So haben wir vorhin über das Hochzeitsfest gelesen. Царство Божие подобно тому, как если бы много людей было приглашены на этот брачный пир. Also Reich Gottes ist dem ähnlich, wenn man so sehr, sehr viele Menschen zu einem Hochzeitsmahl einlädt. Господь всех приглашает. Der Herr lädt alle ein. Но не все откликнулись. Aber nicht alle haben zurückgeantwortet. Кто-то оказался слишком занятым. Jemand ist zu beschäftigt gewesen. Чтобы ответить на призыв Господа. Um auf den Ruf Gottes zu antworten. И вы знаете, Царство Божие. Wisst ihr, das Reich Gottes? Это не облачка, на которых сидят верующие с лютней, да, и распевают Аллилуйя. Also das sind nicht so Wölkchen, so schöne Wölkchen, wo die Gläubigen draufsitzen und auf der Harfe Halleluja singen. Хотя мы любим петь. Obwohl wir es lieben, Gott zu preisen und петь, zu Halleluja. Singen. Wir lieben es, Halleluja zu singen. Но вот Иисус рассказывает эти притчи. Aber Jesus erzählt diese Gleichnisse, чтобы показать нам реальную картину того, что окружает нас. Um ein reales Bild für uns sichtbar zu machen, was uns umgibt. Царство Божие на земле. Das Reich Gottes auf der Erde выглядит так, как в этой притче. Schaut genauso aus wie in diesem Gleichnis. Люди получили приглашение, die Menschen kriegen eine Einladung, но не захотели прийти. Aber wollten nicht kommen. Царь звал на пир. König hat die Menschen zum Fest gerufen. Люди получили приглашение. Die Menschen haben eine Einladung bekommen. Где четко написано, wo ganz klar steht, когда, wann, где, wo во сколько. Und um wie viel Uhr. Но они не захотели прийти. Aber sie wollten nicht kommen. У них были важные причины. Sie haben wichtige Gründe gehabt. Но скажите мне, что может быть важнее вечности? Aber sagt mir, was kann wichtiger sein als die Ewigkeit? Что может быть важнее твоей бессмертной души? Was kann wichtiger sein als deine unsterbliche Seele? Что есть эти 70 или 90 лет твоей жизни на земле в сравнении с вечностью? Was sind diese 70, 80, 90 Jahre deines Lebens im Vergleich zu der Ewigkeit? И вот возвращаясь к нашей первой притче, und zurückzukommen auf unsere auf unser erstes Gleichnis. Вы понимаете, это уже честь. Versteht ihr, das ist bereits schon eine Ehre, что царь отделил их из тысяч других людей, dass der König sie abgesondert hat von Tausenden von Leuten, и пригласил их, und hat sie eingeladen. Это уже привилегия. Das ist bereits ein Privileg, иметь приглашение, eine Einladung zu haben. Потому что столько людей на земле, denn es sind so viele Menschen auf der Erde, которые никогда не слышали этого приглашения, die niemals über diese Einladung gehört haben, которые никогда не имели возможности прийти в церковь, die niemals die Möglichkeit hatten, in eine Gemeinde zu kommen, у которых никогда даже не было выбора, die niemals sogar eine Wahl gehabt haben. Но у нас есть это приглашение. Aber wir haben diese Einladung. И мы счастливы. Und wir sind glücklich, nicht wahr? Почему званые так и не стали избранными здесь? Wieso sind in dieser Gleichnis die Berufenen nicht zu den Auserwählten geworden? Потому что они не отреагировали. Weil sie nicht zurückreagiert haben. Понимаете? Они не отреагировали. Sie haben nicht zurückreagiert. Поэтому действуй, когда Бог зовет тебя. Deswegen handle, wenn der Herr dich ruft. Стань избранным. Sei du ein Auserwählter. Они пренебрегли приглашением царя. Sie haben die Einladung vom König gering geschätzt. Но ты ответь на него. Aber du antworte darauf. И вот поэтому царь пригласил других. Deswegen hat der König auch andere eingeladen. Которые были счастливы и благодарны. Die glücklich waren und die auch dankbar waren. За такую честь. Für diese Ehre. И вот две истории. Und diese zwei Geschichten. Две притчи. Also zwei Gleichnisse. В которых Иисус объясняет своим ученикам и нам, как выглядит Царство Божие. Wo Jesus seinen Jünger und uns erklärt, wie das Reich Gottes aussieht. И вот в одном случае, und in einem Fall, Царство Божие похоже человеку, gleicht das Reich Gottes einem Menschen, который рано утром вышел нанять работников для своего виноградника. Der in der Früh rausgeht und Menschen für seinen Weinberg einstellen will. И там было много званых, und es waren sehr viele Berufene dort, которым он сказал, denen er sagte, придите, работайте в моем винограднике, получите награду. Also kommt und arbeitet in meinem Weinberg und ihr bekommt einen Lohn. А в другой истории, und in einer anderen Geschichte, хозяин уже не заставляет их работать. Zwingt der Herr sie nicht mehr zu arbeiten sogar. Царь приглашает их на пир. Sondern der König lädt sie zu einem Fest ein. Праздновать. Also zusammen zu feiern. К накрытым столам. Zu den gedeckten Tischen. Что вам больше нравится? Was gefällt euch mehr? Второе, да? Also das zweite bestimmt. Мне тоже. Mir auch. Okay. Ну как-то в столов. Приятнее сидеть, да? Denn am Tisch ist das irgendwie okay. ein wenig angenehmer zu sitzen. Ну, okay. человек так устроен, да, что любит халяву. Also der Mensch ist ja so an sich, dass er liebt, alles umsonst zu haben. Я тоже не исключение. Also ich bin auch keine Ausnahme. И, кстати, на этом работает реклама. Übrigens, da ist auch die ganze Werbung darauf ausgerichtet. Начиная со всяких скидок и кончая финансовыми пирамидами. Wo sie anfangen mit irgendwelchen Rabatten und dann endet das an irgendwelchen Pyramiden, Finanzpyramiden. Купи очки по цене двух, получи вторые в подарок. Kauf die Brille, kauf zwei Brillen zu einem Preis und du bekommst, nee, kauf eine Brille zu. Купи очки. Also kauf eine Brille. Вторые в подарок. Und die zweite bekommst du als Geschenk. Только эти очки будут стоить столько, сколько двое вместе. Aber diese Brillen werden sogar mehr kosten als diese zwei zusammen. И вот представь себе, что тебе приходит по почте приглашение. Und stell dir vor, per Post bekommst du eine Einladung. На банкет в здании Бундестага. Also zu einem Bankett in einem im Bundestag. С личной подписью канцлера Ангелы Меркель. Mit der persönlichen Unterschrift von unserer Angela Merkel. Вау, какая честь! Вау, was für eine Ehre! Такая честь, что ты даже усомнился бы, да? Also so eine Ehre, dass du sogar anfängst zu zweifeln daran. И вот Бог приглашает людей. Und so lädt auch Gott die Menschen ein. На брачный пир для своего сына. Auf ein Hochzeitsmahl zu seinem Sohn. И многие отказываются. Und viele lehnen das ab. Почему так? Wieso ist das so? Много званых, но мало избранных. Viele Berufene, aber wenig Auserwählte. Откликнись, когда Бог зовет тебя. Reagiere zurück, wenn Gott dich ruft. И стань избранным. Und werde zu einem Auserwählten. Отсев очень огромный. Denn diese Absiebung von den Menschen ist gewaltig. Бог дал нам свободную волю. Hör zu, der Herr hat uns einen freien Willen gegeben. Мы вправе сами решать, где мы хотим проводить вечность. Also wir haben das Recht zu entscheiden, wo wir unsere Ewigkeit verbringen wollen. Но Бог называет вещи своими именами. Aber Gott nennt die Dinge mit seinen mit dem Namen. Он не ходит вокруг да около. Also er geht nicht drumherum. И он не боится кого-то огорчить или обидеть. Und er hat keine Angst, jemanden zu beleidigen oder jemanden traurig zu machen. Или кого-то напугать. Oder jemanden zu erschrecken. Он четко говорит нам в своем слове. Er sagt klar und deutlich in seinem Wort. Что есть два царства. Dass es zwei Reiche gibt. Есть царство тьмы, есть царство света, есть два пути, и третьего нету. Also es gibt ein Reich der Dunkelheit, Reich des Lichts. Es gibt zwei Wege, ein Weg des Lebens und ein Weg des Todes. Yeah. Yes. Yeah, было классно. Okay. Есть рай, есть ад. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. И мы должны об этом знать. Und wir müssen davon wissen. Потому что Бог, Он ничего не хочет скрывать от нас. Denn Gott möchte absolut nichts von uns verbergen. Бог хочет, чтобы мы сделали правильный выбор. Gott möchte, dass wir eine richtige Wahl treffen. Он хочет, чтобы мы знали все. Er möchte, dass wir alles kennen. И чтобы наше решение было осознанным. Und dass unsere Entscheidung bewusst getroffen wird. И от нашего решения. Und von unserer Entscheidung зависит от того, где мы будем проводить вечность. Hängt davon ab, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Но Бог со своей стороны, aber Gott von seiner Seite aus, он сделал все возможное. Er hat alles Mögliche dafür getan. Он желал этого. Er wollte das. Он жаждал этого. Er hat danach wirklich gestrebt, чтобы мы были с ним, damit wir mit ihm zusammen sind. Поэтому он отдал своего сына. Deswegen gab er auch seinen Sohn dafür. Ты бы отдал своего сына? Hättest du deinen Sohn dafür hingegeben? Also für einen Sünder. За бандитов. Also für einen за преступников. Für einen Übertreter, für einen Mörder. Я нет. Also ich nicht. Как бы я вас не любила. Egal wie ich euch lieb habe. Но Бог так сильно возлюбил этот мир. Aber Gott hat so sehr diese Welt geliebt. Что отдал своего единственного сына. Dass er seinen eigengeborenen, einzigen Sohn hingegeben hat. Чтобы в вечности мы могли быть с ним. Damit wir in Ewigkeit mit ihm sein können. И вот мы читаем в этой притче о работниках. Und so lesen wir in diesem Gleichnis über die Arbeiter, что эти безработные долго стояли, dass diese Arbeitslose lange da gestanden sind. Праздно. Also ohne Arbeit, ohne Tätigkeit. Они бездельничали. Also sie haben faulenzt. Они не имели постоянной работы. Sie haben keinen ständigen Job gehabt. Они даже разучились работать. Sie haben sogar verlernt zu arbeiten. Они даже разучились быть нужными. Sie haben sogar verlernt gebraucht zu werden. Отвыкли работать, отвыкли быть нужными. Vielleicht haben sie das Ganze sich abgewöhnt, zu arbeiten oder gebraucht zu werden. Но они привыкли жить здесь и сейчас. Aber sie haben sich angewöhnt, im Heute, um jetzt zu leben. И брать от жизни то, что можно. Und vom Leben das zu nehmen, was nur geht. Но Бог возлюбил их. Aber Gott hat sie geliebt. И он им предлагает. Und er bietet ihnen an. Hey, ребята. Hey, Jungs. Я хочу изменить вашу жизнь. Ich will euer Leben verändern. Я хочу, чтобы вы процветали. Ich will, dass ihr Erfolg habt. Но для этого вам нужно сначала прийти и чему-то научиться. Aber ihr müsst erst einmal kommen und etwas lernen. Давайте идите мой виноградник. Also kommt zu mir auf meinen Weinberg. Я обещаю вам хорошую плату. Und ich verspreche euch einen guten Lohn. И вот к концу дня. Und am Schluss des Tages. Хозяин начал раздавать плату. Hat der Herr angefangen, den Menschen ihren Lohn auszuzahlen. Начал с последних. Und er fing mit den Letzten an. Он просто проверял их. Er hat sie einfach nur geprüft. И что же произошло? Und was passierte denn? Почему нам мало заплатили? Wieso haben wir so wenig bekommen? Это несправедливо. Das ist nicht gerecht. Ведь мы работали дольше других. Denn wir haben doch länger gearbeitet als die anderen. И вот с этого недовольства. Und mit dieser Unzufriedenheit. Вот с этой неблагодарности. Und mit dieser Undankbarkeit. Начинается отсев. Fängt diese Absiebung ab. И вот здесь вот эти званые показывают свою сущность. Und hier diese Berufenen zeigen ihr Wesen, was in ihnen drin ist. Они вообще не поняли. Sie haben absolut nicht verstanden. Кто пригласил их работать? Wer sie eingeladen hat zu arbeiten? В свой виноградник. In seinen Weinberg. Они вообще не поняли, что стоит за этим вознаграждением. Sie haben überhaupt nicht begriffen, was hinter dieser Belohnung steht. Они не поняли, что дружба с хозяином виноградника важнее, чем динарий. Dass die Freundschaft mit dem Herrn von Weinberg wichtiger ist als diese Dinarzahlung. И что отношения с хозяином перспективнее, чем любое вознаграждение. Und dass eine Beziehung zu dem Herrn viel perspektiver ist als also viel erfolgsversprechender ist als alles andere. Вы знаете, иногда отношения стоят дороже, чем много-много динариев. Wisst ihr, manchmal sind die Beziehungen viel, viel mehr wert als irgendwelches Geld. И мы дорожим нашей дружбой с Господом. Und wir schätzen unsere Freundschaft mit dem Herrn. Мы дорожим, что Иисус наш друг. Wir schätzen, dass Jesus unser Freund ist. То, что Он нам обещал. Das, was uns er versprochen мы hat. Держим это в своем сердце. Wir halten das in unserem Herzen и fest. Мы не хотим его огорчать. Und wir wollen ihn nicht betrüben. Потому что мы благодарные. Weil wir dankbar sind. Мы благодарные. Wir sind dankbar. Ты благодарный? Bist du dankbar? Okay, я знаю. Okay, ich weiß es. Gut. И вот, знаете, мы иногда настолько привыкаем жить и мыслить своими маленькими категориями. Wir sind schon so gewöhnt zu denken und zu leben mit unserem kleinen begrenzten Denken. Что мы просто не можем постичь того, что Бог желает нам дать. Dass wir gar nicht mehr fähig sind zu begreifen, was Gott uns ja geben möchte. И многие люди оказываются просто неспособными принять приглашение Бога. Und viele Menschen sind sogar nicht mehr fähig, die Einladung Gottes anzunehmen. Принять вот эту привилегию, которую Бог предлагает. Dieses Privileg anzunehmen, was Gott anbietet. И вот мы видим, эти работнички стали роптать. Und wir sehen, dass diese Arbeiter angefangen haben zu murren. Даже обвинять хозяина. Sogar den Herrn zu beschuldigen. Ты человек жестокий. Du bist ein grausamer Mann. Ты несправедливый. Du bist ungerecht. Мы жарились на солнце. Wir sind den ganzen Tag unter der Hitze мы gestanden. Страдались. Wir haben uns мы abgequält. Мы работали целый день на тебя. Wir haben den ganzen Tag für dich gearbeitet. Всего один день. Nur einen einzigen Tag. Знаете, они столько времени прожигали свою жизнь. Wisst ihr, die haben so lange Zeit ihr Leben einfach so verschwendet und vergeudet. Und kein hat das gejuckt, was sie überhaupt gemacht haben. Und anstatt, dass sie Dankbarkeit herbringen, schmeißen sie mit den Vorwürfen und mit den Ungerechtigkeiten. Ну ладно, Господь же милостив, okay, да? Aber der Herr ist ja gütig und gnädig. Вот во второй притче, aber im zweiten Gleichnis, Господь говорит, der Herr sagt, ну ладно, виноградники, мы друг друга не поняли. Okay, Arbeiter beim Weinberg, wir haben uns nicht so gut verstanden. Иногда я приглашаю вас на брачный пир. Dann lade ich euch ein zum Hochzeitsmahl. У меня все готово. Bei mir ist alles bereits bereit. Придите, вкусите, kommt, как я благ. Und schmeckt, wie gut und gütig ich bin. Познайте мою любовь. Und erkennt meine Liebe. Давайте строить отношения. Lass uns gemeinsam eine Beziehung я bauen. Хочу, чтобы вы жили вечно. Ich will, dass ihr ewig lebt. Казалось бы, пир, не работа. Man denkt sich, es ist doch ein Fest, es ist keine Arbeit. Давайте, приходите, будем радоваться. Also kommt dazu und lass uns freuen. Party, да? Also und eine Party feiern. Но званые стали отказываться. Aber die Berufenen haben angefangen, abzusagen. Очень странно. Das ist sehr seltsam. И вот у нас с вами, у каждого есть выбор. Also wir alle haben eine Wahl. Мы все званые. Wir sind alle Berufene. Скажи друг другу, скажите, ты званый. Sagt einander, du bist berufen. Ты званый. Du bist berufen. Будь избранным. Und sei auserwählt. Okay. И чтобы Бог тебя избрал. Und damit Gott dich erwählt. И отделил. Und dich absondert. И благословил. Und dich segnet. Это зависит от тебя. Das hängt von dir ab. Это зависит от тебя. Das hängt von dir ab. Это не от Бога зависит. Das hängt nicht von Gott ab. Это зависит от тебя. Das hängt von dir ab. Поэтому действуй, когда Бог тебя зовет. Deswegen wirke und handle, wenn Gott dich ruft. Потому что Бог со своей стороны все сделал. Denn Gott von seiner Seite aus hat alles dafür getan. Он обещал. Er hat versprochen. Он ждет. Und er wartet. Твоего решения. Er wartet auf deine Entscheidung. Что ты решишь? Was entscheidest du? И вы знаете, речь идет не только о вечности. Und weißt du, wisst ihr, die Rede geht nicht nur über die Ewigkeit. Если вот с малого даже начать. Wenn man jetzt einfach mit dem Kleinen anfängt. Например, воскресное богослужение или в среду. Also zum Beispiel der Sonntagsgottesdienst oder Mittwochsgottesdienst. Господь, Он ждет встречи с нами. Der Herr wartet auf unser Treffen. Auf unser каждый Treffen. Раз Он накрывает столы. Also jedes Mal deckt er den Tisch. Он приготавливает слово, что тебе сказать. Er bereitet ein Wort für dich vor. Он приготавливает дары для тебя. Er bereitet für dich Geschenke, Gaben vor. И мы часто находим в это время тысячу каких-то более важных дел. Und oftmals finden wir zu dieser Zeit tausende Gründe, damit wir nicht kommen. Чтобы прийти на встречу, вместо того, чтобы прийти на встречу с ним. Anstatt mit ihm zu dem Treffen zu kommen. Дорогие, мы пропускаем свое благословение. Meine Lieben, wir verpassen unser Segen. Бог со своей стороны сделал все. Gott von seiner Seite hat alles dafür getan. А потом мы спрашиваем. Und dann fragen wir uns. Почему Бог не говорит в мою жизнь? Wieso spricht Gott nicht in mein Leben hinein? Почему мое христианство такое сухое? Wieso ist mein Christensein so trocken geworden? Да потому что ты ходишь не там, где Божьи источники. Denn weil du dort läufst und wanderst, wo nicht Gott seine Quellen sind. Потому что ты питаешься какими-то объедками вместо того, чтобы есть его стола. Denn du ernährst dich mit irgendwelchen geistlichen Abfällen anstatt dass du von seinem Tisch isst. Поэтому ты такой тощий. Deswegen bist du so dürr. Духовно. Also geistlich gesehen. Поэтому ты такой бессильный. Deswegen bist du so kraftlos. И часто падаешь из искушений. Und oftmals fällst du wegen den Versuchungen. Но это твой выбор. Aber es ist deine Wahl. Где тебе ходить? Wo gehst du и hin? Чем тебе питаться? Und mit was sich ernähren? Иисус избрал 12 человек для служения. Jesus hat 12 Jünger auserwählt für den Dienst. Потом он посмотрел, так много жатвы. Dann hat er gesehen, es ist so viel Ernte da. А работников так мало. Und so wenig Mitarbeiter. И он избирает еще. Und er wählt noch welche aus. И also каждому из них und jedem von ihnen он дает власть gibt er die Macht над болезнями, über die Krankheiten, над бесами, über die Dämonen, воскрешать мертвых, die Toten auferstehen lassen. Иисус учил их. Jesus lehrte sie. Он хотел, чтобы они узнали, как благ Господь. Er wollte, dass sie erfahren, wie gütig der Herr ist. Чтобы они поверили, что Бог любит их. Dass sie daran glauben, dass Gott sie liebt. Да, он проверял их. Ja, er hat sie geprüft. И они выдержали испытания. Und die haben diese Prüfungen bestanden. Но однажды они услышали очень странные слова. Aber einmal haben sie ganz seltsame Worte gehört. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal auch lesen. Потому что Библия, она ничего от нас не скрывает. Denn die Bibel versteckt nichts von uns. Да, это, наверное, вот самое честная книга, которую когда-либо читала. Das ist wahrscheinlich das allerehrlichste Buch, was ich überhaupt je gelesen habe. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal lesen. Иоанна, 6 глава, 51 стих. Johannes 6, der Vers 51. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hä? Hä? Есть его плоть? Wir sollen sein Fleisch essen? Что за слова? Что это он такое говорит? Was sind das für Worte? Was spricht er denn da? Мы что, каннибалы? Sind wir Kannibal? Hey, Stranger. Hey, Ordner. И вот Иоанна 6:66 мы читаем дальше. Und das, weiterhin lesen wir aus Johannes 6:66. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Знаете, они прикоснулись к его славе. Wisst ihr, sie haben seine Herrlichkeit berühren können. Бог действовал через них. Gott wirkte durch sie. Так мощно. Und so gewaltig. Они исцеляли. Sie haben geheilt. Они воскрешали мертвых. Sie haben die Toten они изгоняли бесов. Sie haben die Dämonen ausgetrieben. И они прибегают такие к Иисусу. Und so rennen sie zu Jesus. Вау, Иисус! Wow, Jesus! Даже бесы повинуются нам. Sogar die Dämonen sind uns unterlegen. Sie hören auf uns. Klasse. Говорит, aber Jesus antwortete ihnen: Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Freut euch nicht, dass die Dämonen euch auf euch hören. Но тому, что ваши имена записаны на небесах. Aber dem, dass eure Namen im Himmel вот aufgeschrieben это sind. Истинный повод для радости. Genau das ist der echte Grund für die Freude. И радуйся сегодня, что твое имя записано у Иисуса в небесах. Und freu dich, dass dein Name heute im Himmel bei Jesus aufgeschrieben ist. И вот эти ученики прибегают к нему. Und diese Jünger kommen zu ihm. Да, да, мы так рады. Hey, wir freuen uns so sehr. А потом они слышат вот такие странные слова. Und dann hören sie solche seltsamen Worte. Они услышат эти духовные вещи, которые они не поняли. Sie haben diese geistliche Dinge gehört, was sie nicht begriffen haben. И пренебрегли всем. Und haben einfach alles missachtet und alles забыли о своей радости, sie haben ihre Freude vergessen, забыли о Божьей славе, sie haben Gottes Herrlichkeit vergessen, забыли о своем призвании, sie haben über ihre Berufung vergessen, обо всем, что Бог делал через них, über alles, was Gott durch sie getan hat, что Иисус говорил в их жизни, was Jesus in ihr Leben gesprochen hat. Иоанна 6, 67-69 читаем. Und wir lesen dann aus Johannes 67, 68, 69. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete der Simon zu ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Не хотите ли вы отойти? Wollt ihr nicht auch gehen? Кому нам идти, Господи? Zu wem sollen wir hingehen, Herr? Я думаю, что нам нужно выучить этот ответ Петра. Ich denke, wir sollen diese Antwort von Petrus auswendig lernen. Потому что когда дьявол придет к тебе, будет тебя искушать. Denn wenn der Teufel zu dir kommen wird und dich versucht, чтобы ты мог сказать, dass du ihm antworten kannst. Кому нам идти, Господи? Zu wem soll ich hingehen, Herr? Ты имеешь слова вечной жизни. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Мы познали. Wir haben geglaubt und erkannt. И уверовали, und wir haben geglaubt, что ты Сын Божий, dass du der Sohn Gottes наш bist, Спаситель, unser Erretter. Да, не все званые становятся избранными. Ja, nicht alle werden auserwählt von den Berufenen. Знаете, часто люди пытаются спихнуть вину на Бога. Wisst ihr, oftmals versuchen die Menschen, die Schuld auf Gott zu schieben. Ну, меня, может быть, Бог не избрал. Вот я vielleicht, не избранный. Vielleicht der Herr hat mich nicht berufen, deswegen bin ich nicht auserwählt. Как будто Бог лицеприятный. Als ob Gott mit Ansehen ist. Вот этого избираю. Also den wähle ich aus. А вот тот не очень мне улыбается, его не избираю. Und der lächelt mich nicht so gut an, also den lasse ich einfach sitzen. Ну, слава Богу, он не такой. Gott sei Dank ist er nicht so. Бог не лицеприятный. Gott ist ohne Ansehen. Он справедливый. Er ist gerecht. И он всем дает равные шансы. Und er gibt allen die gleiche Chance. Сколько было званых. Es waren so viele Berufene. Вот люди прикасались к Богу. Also die Menschen berührten приходили Gott. В церковь. Sie kamen in die Gemeinde. Прикасались к Богу. Sie haben Gott berühren können. Что-то переживали. Die erlebten etwas. Они исцелялись от болезни. Sie wurden geheilt. Они получали освобождение. Sie haben Befreiung bekommen. И потом вдруг. Und dann plötzlich. Уходили. Gingen sie weg. Потому что у них было все хорошо. Weil bei ihnen alles gut war. Они уже все получили, в чем они нуждались. Sie haben alles bekommen, was sie gewollt haben. И они уходили. Und so gingen sie weg. Вы знаете, Бог дает всем равные шансы. Wisst ihr, Gott gibt jedem eine gleiche Chance. И никто из нас не лучше другого. Und keiner von uns ist besser als der andere. И это зависит от нашего решения. Und das hängt alles von unserer Entscheidung ab. Войдем ли мы в число избранных? Ob wir zu dem Zahl der Auserwählten gehören oder nicht. Да. Ja. Не все остаются с Господом. Nicht alle bleiben mit dem Herrn. И Бог, он скорбит об ушедших. Und Gott trauert über die Menschen, die weggegangen sind. Вы знаете, Иисус все равно продолжает звать. Aber wisst ihr, Jesus hört nicht auf zu rufen. И он продолжает искать людей. Und er hört nicht auf die Menschen zu suchen. Которые откликнутся на его приглашение. Die auf seinen Ruf, auf seine Einladung antworten. И которые согласятся следовать за ним. Und die, die ihm nachfolgen wollen. Много званых. Viele Berufene. Но мало избранных. Aber wenig Auserwählte. Поэтому не сомневайся, когда Бог зовет тебя. Deswegen zweifle niemals, wenn Gott nach dir ruft. Стань избранным. Werde zu einem Auserwählten. Это твое решение. Das ist deine Entscheidung. И вы знаете, когда ты видишь вот этих откликнувшихся. Weißt du, wenn du diese Menschen siehst, die darauf geantwortet haben. Вот этих верных. Diese treuen Menschen. Которые служат. Die dienen. Здесь или там. Hier oder dort. Или вот здесь. Oder hier. Или незаметно. Oder die man nicht sieht. Знаете, сердце так радуется. Wisst ihr, das Herz erfreut sich so sehr, что они откликнулись. Dass sie darauf geantwortet и haben. Божье сердце радуется. Und auch Gott, sein Herz freut sich. И он особо благословляет таких людей. Und er segnet besonders solche Menschen. Потому что верность сегодня. Denn die Treue heutzutage. Это не очень модный товар, так сказать. Das да? ist keine moderne Ware, wie man so и schön sagt. И Бог очень ценит верность. Und Gott schätzt sehr die Treue. Поэтому Господь зовет и сегодня. Deswegen ruft auch heute der Herr. Следуй за мной. Folge mir nach. Следуй за Folge мной. Mir nach. Иди в мой виноградник. Komm du zu meinem Weinberg. Работай в моем винограднике. Arbeite du in meinem Weinberg. Я обещаю тебе хорошую плату. Ich verspreche dir einen sehr guten Lohn. Я обещаю тебе отношения со мной. Ich verspreche dir eine Beziehung mit mir. Я обещаю покрыть твои нужды. Ich verspreche dein Mängel, deine das was dir fehlt zu decken. И быть всегда с тобою. Und mit dir immer zusammen zu sein. Я обещаю тебе свою защиту. Ich verspreche dir meinen Schutz. Мое покровительство. Und meine Gunst. И я приглашаю тебя на свой брачный пир. Und ich lade dich ein zu meinem Hochzeitsfest. И блаженны те, кто откликнутся. Und glücklich sind diejenigen, die antworten werden. Блаженны избранные. Glücklich sind diejenigen, die auserwählt sind. Потому что они будут наследовать Божье царство. Denn sie werden das Reich Gottes erben. Аминь. Amen.